Laut Meldungen veröffentlichte am 6. März der Sonderstaatsanwalt Südkoreas einen Untersuchungsbericht über die extreme Skandalaffäre der Präsidentin Park Geun-hye. Darin bestimmte er Park Geun-hye als Hauptverantwortliche für die politische Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil. Der Sonderstaatsanwalt erklärte auch, dass die Untersuchung infolge des Stürmanövers der Landesverräter wie Park Geun-hye und Fang Yo-an nicht genügend durchgeführt wurde. Wie schon bekannt, gab das US-Außenministerium am 3. März einen Bericht über die Menschenrechte 2016 bekannt und brachte darin die Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil mit der schlechten Menschenrechtslage in Südkorea in Verbindung.